HR2 Kultur. Wissenswert. Wie geht es Ihnen, Max? Max, wie geht es Ihnen? Ich hatte Rufus' Anruf längst erwartet. Fein. Der Zeus des Völkerrechts. Dann wundere ich mich, warum Sie nicht arbeiten. Na gut, es geht mir beschissen. Ich erfuhr etwas von einem Unglücksfall. Machen Sie sich keine Mühe. Sie wissen, dass die Firma Sie braucht. Ich rufe an, um daran zu erinnern, dass Sie die Firma brauchen. Ich kann nicht zurück. Max kann nicht zurück in seinen Job. Er ist, wie seine Erfinderin Julie C., Jurist mit Schwerpunkt Europa und Völkerrecht. Die Schriftstellerin hat ihn in ihrem gefeierten Debütroman Adler und Engel in den Mittelpunkt gestellt. Max versucht herauszufinden, warum seine Freundin Jessie, Tochter eines Drogenhändlers, sich umgebracht hat. Ex-Jugoslawien ist der Hintergrund, vor dem Julie C.'s Roman spielt. Kriegskriminalität, die Machenschaften serbischer Killer und deutscher Drogenhändler und das Milieu international tätiger Juristen. Julie C. ist eine bemerkenswerte Frau, erfolgreiche Schriftstellerin und Volljuristin in einer Person und eine, die als politisch denkender Mensch Verantwortung übernimmt. Eine Frau, die sich politisch zu Wort meldet, nicht nur in ihren Büchern. Ich war schon in sehr, sehr jungen Jahren politisch interessiert, was vor allem daher kam, dass in meiner Familie das politische Tischgespräch eine ganz regelmäßige und zur Normalität gehörende Einrichtung war. Es für mich also eine natürliche Sache ist, näher oder aus manchmal auch größerer Entfernung mitzuverfolgen, was aktuell in der Politik passiert, ganz gleich, ob es innenpolitisch ist oder außenpolitisch, sich darüber Gedanken zu machen und gegebenenfalls eben eine Meinung zu entwickeln und diese dann auch zu kommunizieren. In dem Moment, wo für mich die Öffentlichkeit oder die Möglichkeit von Öffentlichkeit hinzukam, nämlich über die schriftstellerische Tätigkeit, war es dann auch eine logische Konsequenz zu sagen, das, was ich früher am Abendessenstisch äußerte, äußere ich jetzt eben in Texten, die ich auch in Zeitungen veröffentlichen kann. Julie C. schreibt feuilletonistische Essays, politische Artikel, juristische Sachtexte und schöne Literatur. Sie spricht gern über ihre Ideen zur Reform der Demokratie und streitet in Podiumsdiskussionen für die Bürgerrechte. Anfang 2008 legte Julie C. Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, gegen den biometrischen Reisepass. Dass der Staat von jedem Bürger einen Fingerabdruck fordert, empfindet sie als unerträglichen Eingriff in die Privatsphäre. Ich fühle mich persönlich beleidigt, ich werde wütend, sobald ich das Gefühl bekomme, dass jemand von außen, in diesen Fällen speziell der Staat, hineinregieren möchte in Bereiche, die ich als intim empfinde. Also wenn mich jemand zwingt, meine Fingerabdrücke abzugeben, obwohl ich kein Verbrecher bin, oder wenn jemand meine E-Mails lesen möchte, wenn jemand meine Telefongespräche abhören will. Das sind Dinge, die machen mich wahnsinnig wütend, regelrecht aggressiv. Persönlich, deswegen habe ich das Bedürfnis, mich dagegen zu wehren. Und hinzu kommt, dass ich eben auch im Staatsverständnis anhänge, was besagt, dass wir unsere Demokratie nur dann bewahren können, langfristig für die Zukunft, wenn wir sie weiterhin auf diese Freiheitsrechte des Einzelnen gründen. Julie C.'s literarischer Erfolg macht es ihr leicht, in den Medien ein Forum für ihre politischen Anliegen zu finden. Umgekehrt fließen ihre Kenntnisse als Juristin auch in ihre Literatur ein. Ihr juristisches Fachgebiet ist das Völkerrecht, speziell Fragen um den Status der Staaten, die aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind. 2001 entschloss sich Julie C. nach Bosnien zu fahren, allein, nur in Begleitung ihres Hundes, in ein vom Krieg gezeichnetes Land. Aus ihren Beobachtungen und Erlebnissen ist das Buch »Die Stille ist ein Geräusch« entstanden. Ein viel beachtetes Buch, das die literarischen Genres sprengt. Teils Reisebericht, teils so etwas wie ein politisches Tagebuch, andererseits ein Roman, der traurig und hoffnungsvoll zugleich die zerstörten Städte und die Menschen in Bosnien beschreibt. Ein seltsames Gefühl. Diese ersten Schritte auf möglichem Minenfeld, die Beinmuskeln reagieren mit Verspätung. Als könnte das helfen, taste ich mich mit den Fußspitzen vorwärts wie über dünnes Eis, bis mir auffällt, dass das Gras gemäht ist. Eine Weile denke ich über die Bauweise von Rasenmähern nach, ob sie beim Drüberrollen alles zum Detonieren brächten. Julie C. ist 1974 in Bonn geboren, als Tochter eines Juristen, der Direktor des Deutschen Bundestages war. Mit dem Schreiben begann sie schon mit 7 Jahren. Ihr Jurastudium ergänzte sie mit 4 Jahren Studium am Leipziger Literaturinstitut. Während ihres ersten und zweiten juristischen Staatsexamens schrieb sie ihre beiden ersten Romane, sozusagen zur Entspannung von dem mitunter trockenen Fach. Seit einigen Jahren nun steht Julie C. im Licht der Öffentlichkeit. Zum Thema Datenschutz ist sie eine beliebte Gesprächspartnerin, als Jurorin beurteilt sie andere Schriftsteller und auch Günter Grass hatte sie eingeladen als Rednerin zu seinem 80. Geburtstag. Gefragt, wie es sich angefühlt habe, als 33-Jährige zwischen einem Literaturnobelpreisträger und dem Bundespräsidenten zu stehen, antwortet Julie C. Ich reagiere nicht sehr sensibel auf so Autoritäten. Also dadurch, dass jemand einen Nobelpreis gekriegt hat oder Bundespräsident ist, beeindruckt er mich erstmal per se nicht so arg. Sympathisch, hellwach und offen, das ist Julie C. Die komische Verschränkung von Literatur und Jura, wie sie selbst sagt, hat ihr immer geholfen, weiterzukommen. So wie sich literarisches Schreiben und ihr Wissen auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften ergänzen. Das juristische Denken, also was ein strukturiertes ist, verhält sich schon mal als ein gutes Hilfsmittel beim Aufbau von komplexen Handlungen. Weil ich gelernt habe, wie man Fälle gliedert und wie man eben das Chaos in irgendeine Struktur bringen kann. Ansonsten ist es einfach so, dass ich die Rechtswissenschaft inhaltlich einen wahren Fundus, einen Steinbruch von Ideen finde, weil Jura ja in alle Bereiche der Gesellschaft dringt. Also es gibt Fälle aus wirklich allen Gebieten des menschlichen Zusammenlebens. Und ich würde jedem Schriftsteller, der irgendwie auch nur eine Sekunde nicht weiß, was er als nächstes erzählen soll, raten, sich einfach mal so eine Urteilssammlung herzunehmen und nur 3 Urteile durchzulesen und die zugrunde liegenden Sachverhalte. Und in jedem von diesen Fällen steckt eine ganze Romangeschichte drin. Und insofern freue ich mich, dass ich sozusagen diesen Fundus habe und werde mich da auch in Zukunft sicher immer schamlos bedienen, um Stoffe für meine Geschichten zu finden, weil da ist die Rechtswissenschaft einfach unerschöpflich. Ihr Roman Schilf aus dem Jahr 2007 ist folglich ein Krimi, in dem es um die Gratwanderung zwischen absoluter Freiheit, Entscheidung und Verantwortung geht. Alle ihre Romanfiguren sehnen sich nach Freiheit, auch die Schüler in Julie C.'s zweitem Roman Spieltrieb. Und auch hier gibt es eine Verbindung zur Welt des Rechts. Der Roman beginnt und endet in einem Gerichtssaal. Er erzählt aus der Sicht einer Richterin die Geschichte von 2 Schülern, die ihren Lehrer auf perfide Weise erpressen. Was, wenn die Urenkel der Nihilisten längst ausgezogen wären aus dem staubigen Devotionalienladen, den wir unsere Weltanschauung nennen? Was, wenn ihnen Bibel, Grundgesetz und Strafrecht nie mehr gegolten hätten als Anleitung und Regelbuch zu einem Gesellschaftsspiel? Wenn das Gute für sie maximierte Effizienz bei minimiertem Verlustrisiko wäre, das Schlechte hingegen nichts als ein suboptimales Resultat? Wenn wir ihre Gründe nicht mehr verstünden, weil es keine gibt, woher nehmen wir dann noch das Recht zu beurteilen, zu verurteilen und vor allem wen? Den Verlierer des Spiels oder den Sieger? Als weiblicher George Orwell der Gegenwart wurde Julie C. für ihr Theaterstück Corpus Delicti von der Kritik bezeichnet. Es wurde bei der Ruhrtriennale 2007 in der Zeche Karl in Essen uraufgeführt. Wir sind im Jahr 2057. Es herrscht eine Gesundheitsdiktatur. Die körperliche Gesundheit der Bürger ist das oberste Ziel des Staates. Er wacht darüber mit viel technologischer Raffinesse. Die 30-jährige Biologin Mia Holl widersetzt sich dem System. Ihr Bruder Moritz war wegen Vergewaltigung und Mord angeklagt worden. Nach seiner Verurteilung hat er sich umgebracht. Er war zwar unschuldig, doch eine DNA-Analyse lieferte den scheinbar stichfesten Beweis. Mia klagt den Staat, Essenz genannt, an. Ich entziehe aller Essenz das Vertrauen, die lieber der DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schadet nur dem, der etwas zu verbergen hat. Längst akzeptieren wir die ständig zunehmende Kontrolle des Staates, sagt Julie C. Ob Online-Untersuchungen, Vorratsdatenspeicherung oder Fingerabdrücke im Reisepass, das Argument innere Sicherheit scheint Politiker und Bürger davon zu überzeugen, dass die terroristische Gefahr den Staat berechtigt, in die Freiheit des Einzelnen einzugreifen. Dadurch, dass ich auch Juristin bin, fällt es mir leicht, zum Beispiel auch solche Instrumente zu ergreifen, wie ich das Anfang dieses Jahres getan habe, nämlich eine Klage einzureichen, in dem Fall eine Verfassungsbeschwerde gegen diese neuen Reisepässe, die Fingerabdrücke jetzt enthalten müssen. Da hilft mir natürlich der juristische Hintergrund, weil ich einfach weiß, wie das geht, weil das für mich näher liegt als für jemanden, der sich mit Rechtswissenschaft überhaupt nicht auskennt. Die alten Reisepässe galten als absolut fälschungssicher. Die neuen Pässe mit Fingerabdruck, können sie einen terroristischen Angriff verhindern? Allerdings scheinen sie viele Möglichkeiten des Missbrauchs zu bieten. Vielleicht ist die Verfassungsbeschwerde erfolgreich, die Juli C. gemeinsam mit einem Leipziger Anwalt eingereicht hat. Doch da müssten große Hürden genommen werden, denn der biometrische Reisepass wurde 2004 von den EU-Innenministern beschlossen. Es handelt sich also um europäisches Recht. Auf jeden Fall habe die Beschwerde durch die öffentliche Beachtung, die sie schon bekommen hat, einen Effekt. Dass über so ein Verfahren eben berichtet wird und wir eben die Hoffnung haben, dass Leute sich das bewusst machen, dass sie in dem Moment, wo sie, sofern sie diese Entscheidungsmöglichkeit überhaupt noch haben, Daten abzugeben, egal ob der Fingerabdruck ist oder komplette Informationen über ihr Einkaufsverhalten und so fort, sich immer wieder überlegen, will ich das abgeben, muss ich das abgeben, was sind denn die Konsequenzen daraus und nicht so leichtfertig damit umzugehen, wie das eben im Moment bei sehr vielen Bürgern der Fall ist. Immer neue Sicherheitsgesetze schränken die persönliche Freiheit des Einzelnen immer weiter ein. Und eine Grenze sei da nicht in Sicht, meint Juli C. Und warum der Staat ein so großes Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle habe, dazu hat Juli C. eine Theorie entwickelt. Erstmals überhaupt seit dem Kalten Krieg sei unsere Gesellschaft individualistisch wie nie. Die Menschen definieren sich nicht mehr unbedingt über ihre Familie, die Religion, eine Nationalität oder eine Ideologie. Das führt aber eben dazu, dass das Ganze anfängt chaotisch zu wirken. Dass der individualistische, stark individualistische Mensch aus staatlicher Sicht ein neues Phänomen ist und ein Phänomen, mit dem man noch nicht umgehen kann und auf das im Moment mit Kontrollbedürfnis reagiert wird. So nach dem Motto, wenn euch nicht die Religion kontrolliert mit ihren Regeln und Riten, dann muss es wohl der Staat sein, ja. Dann lesen wir mal besser eure E-Mails, um rauszufinden, was ihr eigentlich so vorhabt in den nächsten Tagen. Also das ist sozusagen meine Theorie, dass es da einen Zusammenhang gibt. Demokratie ohne bürgerliches Engagement ist nicht möglich. Da aber das Leben vieler Menschen immer individualistischer werde, so Juli C., könnten sich viele auch nicht mehr mit dem Programm einer Partei identifizieren. Um der Politikverdrossenheit etwas entgegenzusetzen, macht sie sich schon länger Gedanken darüber, wie der Staat seine Bürger mehr einbeziehen könnte. Unser Parteiensystem müsse sich den veränderten gesellschaftlichen Umständen anpassen. Ihre Idee? Man könnte die Bürger wählen lassen, für welches staatliche Ziel sie einen kleinen Prozentsatz ihrer Einkommenssteuer aufbringen wollen. Bürgerbeteiligung nicht über Volksabstimmung, sondern über Steuergelder. Das passe auch gut in unsere immer mehr vom Ökonomischen bestimmte Welt. Ist es naheliegend, eben auch das Geld, den Geldfluss zu einem Entscheidungsmittel zu machen und eben Bürger mitentscheiden lassen zu können, wofür eigentlich ihre Steuern konkret verwendet werden. Daher die Idee, dass man Jahr für Jahr auf seinem Einkommenssteuerbescheid vermerken kann, dass ein gewisser Prozentsatz eben zum Beispiel bestimmten Ministerien zufließt, um deren Arbeit gezielt zu unterstützen, wenn einem das in den letzten Monaten besonders gut gefallen hat oder wenn man eben in diesem Ministerium Ideen anregen möchte. Wie kann sich unser demokratisches System mit der sich verändernden Gesellschaft weiterentwickeln? Mitbestimmung im Alltag statt nur alle 4 oder 5 Jahre bei Wahlen. Ich erzähle solche Dinge immer gern jedem, der sie hören will. Ich bin absolut damit einverstanden, wenn sich irgendjemand diese Ideen zu eigen macht. Ich spreche auch mit Politikern über solche Fragen, die sehr, sehr häufig sagen, das ist eine hervorragende Idee, das finden wir inspirierend. Ich weiß aber genau, dass es im politischen Tagesgeschäft sofort untergehen wird. Also so wie das Politikerwesen beschaffen ist, haben diese Menschen im Normalfall gar keine Möglichkeit, wirklich visionäre Ansätze in den bestehenden Strukturen vorzutragen. Das können die bei irgendeiner Sitzung erzählen, dann lachen alle einmal herzlich und dann geht es weiter mit der Tagesordnung. Ja. Also da sind meine Hoffnungen, jemanden tatsächlich zu einem konkreten Vorstoß zu inspirieren, eher gering. Eine Leserin habe ihr mal vorgeschlagen, sie solle doch Bundespräsidentin werden. Doch das sei nichts für sie, sagt Juli C. Zwar vertritt sie ihre Meinung gerne in der Öffentlichkeit, nähert sich dann aber den Dingen lieber wieder intensiver von ihrem Schreibtisch aus. Zur Frage, wie wir in unserem Land mehr Mitbestimmung ausüben könnten, dazu möchte sie gerne ein Gesprächsforum etablieren und ihre Ideen zu einer Anpassung des demokratischen Systems in einem Buch versammeln. Ich kann immer nur hoffen, dass ich sie schlüssig zu Papier bringe, weiterreiche und dass sie vielleicht, und sei es auch nur gedanklich, irgendeine Form von Einfluss auf die Realität haben. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.